Dr. Ohl, Mama und Omso, 15. August 2018. Kaum hat der Herr ein Einsehen und lässt die Affenhitze enden, gefällt es ihm in seinem unergründlichen Ratschluss uns wiederum zu quälen und inmitten Blitz, Donners und Hagelschlags erscheint die personifizierte Bindegewebsschwäche höchst selbst, Mame wie sie leibt und stinkt, hält den teigig verquollenen Drecksnischel vor die Cam und erzählt uns ein weiteres Mal Faustbittegelügen des Inhalts, was für ein großartiger Mensch sie doch eigentlich sei. Natürlich hat sie mal wieder nichts an. Die Schläuche bamseln derartig auf Halbmast, dass man nicht mal an Dekolleté sieht, die Augenbrauen erinnern an den Ehrenvorstand der CSU Theo Wiggel und komplettiert wird die schon so unsägliche Kartoffeligkeit ihrer Erscheinung mit einem erzbehinderten Anhängsel aus regenbogenfarbenen Plastischnüren. Und bevor man noch die Chance hat, das Gesehene zu verarbeiten, geht die Rumba richtig los. Ach nein, die Rechtfertigungen natürlich. Immer, wenn Mama vor die Kamera tritt, dann nur, um sich zu rechtfertigen für die vielen, vielen Vorwürfe, die ihr gemacht werden von den scharfkantigen Splittern, die sie da hat, wobei gesunden Menschen das Gewissen sitzt und die sie nachts nicht schlafen lassen. Also zieht sie zunächst eine nahezu reineske Gesichtsgrimasse ab und erbringt den Beweis, dass sie nie, egal ob sie versucht, fröhlich zu schauen oder kritisch oder ungläubig oder sonst wie, auch nur annähernd wie eine gesunde Frau aussieht. Immer, immer bleibt das Kartoffelige dieser Gesichtsgrätsche deutlich sichtbar und nie, niemals erlischt beim Betrachter das Bedürfnis, die geballte Faust mitten hineinzudonnern in dieses hundserbärmliche Arschgesicht. Zunächst geht es um die haltlosen Versprechen, die Mama in ihrem letzten Video gemacht hat, bezüglich Verzichts auf die vielen Laster, die ihren Leib so grotesk aufgequollen und entstellt haben, sie kann sich ja selbst nicht mehr so genau daran erinnern, was sie da eigentlich vom Himmel heruntergelogen hatte und schneidet deshalb Fratzen. Aber durchgehalten hat sie diese ganzen Sachen, die sie nicht mal mehr herzählen kann, natürlich schon, ganz bestimmt. Und wenn nicht, dann lag das nur an Omso, dem sie das natürlich nicht auch alles versagen wollte, sie ist ja keine Rabenmutter, beileibe nicht. Da sticht das Restgewisse wieder böse, sobald Omsos Mangelernährung zur Sprache kommt. Sie kann sich auch immer noch nicht abgewöhnen, beim Lügen die Augen so halb zusammenzukneifen und diesen besonders unerträglichen stimmt ja wohl Blick aufzusetzen. Sie hat das Experiment nicht dokumentiert, weil sie ganz im Jetzt und Offline leben wollte. Dass sie währenddessen alle naslang neue Insta-Likes und Follows gefarmt hat, indem sie ihre Schläuche ins Internet bamseln ließ und natürlich tagelang nichts anderes gemacht als Netflix gucken, verschweigt sie nicht mal, die dumme Sau. Aber offline leben, ja scheiß doch rein. Und sich als Mit-30erin hinter einem retardierten Vorschilder verstecken und den für das eigene Scheitern verantwortlich machen. Alles mit dem Lügenblick aus eingezogenen Schweinsaugen, es ist schon wieder alles typisch Mama und drohend gehen Himmelszill tragt dem Betrachter die Wutlatte. Weil sie sich natürlich nichts versagt, wonach ihr krankes Hirn gelüstet, geht es Mama weiterhin richtig gut und sie hat ihre Leidenschaft gefunden, nämlich den Sozialbetrug, genauer. Die Harzikolen illegal aufzubessern durch Herstellung botthässlicher Anhängsel aus Plastischnüren. Für andere ist solche läppische Handarbeit nichts als ein Hobby, für die Starkstromschnorrerin Mama aber nichts anderes als eine Leidenschaft. Kannst du dir nicht ausdenken, wie erbärmlich niedrig sind eigentlich die Standards, die sich selber setzt, Gott verdomme. Nur so erklärt sich die nächste Lüge, für die sie die Schweinsäuglein extra stark zusammenkneift. Sie hat nämlich eine ganz unglaubliche, schier unvorstellbare Entwicklung in ihrer Persönlichkeit durchgemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Heißt auf Deutsch, genau nichts hat sich geändert. Mame hockt nach wie vor vollkommen perspektivlos auf ihrem ungeschlachten und erzfaulen Arsch in der deutschen Provinz und sucht nach dummen Leuten, denen sie ihr verhasstes Kind aufdrücken und Kohlen oder geldwerte Leistungen abluchsen kann. Geändert hat sich höchstens, dass sie derzeit wohl einen Schwung frischer Opfer gefunden hat, vermutlich irgendwelche schon völlig verspulten Esotrolas, die noch nicht bemerkt haben, was für eine unglaubliche Laus sie sich mit Mama in den Pilz gesetzt haben, weswegen Mama ja auch schon davon herumspindisiert, mit diesen Opfern zusammenziehen zu wollen. Na, das wird vermutlich genauso gut klappen wie mit Gary aus Mörs Park, der die Schnorrelfurt ja auch hochkant an die Luft gesetzt hat. Aber momentan läuft's noch mit den neuen Opfern, so dass Mama ganz ohne ihren verhassten Sohn oder finanziellen Nöte den lieben langen Tag auf dem Plattenfettasch sitzen und haltlosen Hippie-Scheiß lesen oder lieber gleich Netflix suchten kann. Bei ihr heißt das natürlich, dass sie es viel mehr geschafft hat, tatsächlich zu sein. Rollo, alle, so sagt sie das Wort für Wort und will es uns als Leistung verkaufen, dass sie einfach nur da sitzt und rechtschaffenen Leuten die Luft wegatmet, darauf ist sie allen Ernstes stolz. Aber halt, Mama sitzt natürlich nicht einfach nur da, sie stellt sich selber auch Fragen dabei. ZB, was soll der ganze Scheiß eigentlich, warum hängst du dich nicht weg? Ja, wüsste ich auch gern. Bei Mama heißt diese Frage aber natürlich, warum bist du eigentlich so unglaublich super großartig, Mama? Weil Selbsterkenntnis halt von Reflexionsvermögen abhängt und beides bei Mama ungefähr so ausgeprägt ist wie bei einem mittelfränkischen Junau-Bettler. Deshalb erklärt sie uns ja auch folgerichtig, während die Kuhglotze in die Zimmecke wandern, von ihrer spirituellen Selbsterfahrung. Wie ja bei allen spirituellen Selbsterfahrungen die Ernsthaftigkeit solchen Unterfangens immer deutlich daran abzulesen ist, dass man sich vor die Cam hockt und der Weltöffentlichkeit die eigene Entwicklung und Erleuchtung verkündet. Das ist dann immer sehr ernst zu nehmen und nie Augenwischerei. Das Ergebnis ihrer Reise in sich treibt einem dann allerdings derart das Blut ins Auge, dass es nur schwer auszuhalten ist. Denn natürlich kommt sie nicht zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass sie eine haltlose Schnorrerin ist, die alles abgreift, was es zu holen gibt, oh nein. Sie weiß, dass sie dafür da ist, Menschen zu helfen, ja scheiß doch rein. Es ist wirklich weder auszudenken noch auszuhalten. Denn sie hilft Menschen, indem sie dämlich Hippie-Kettchen übers Internet verhökert. Doch, wirklich. Sonst müssten ja die armen Kinder in der dritten Welt, die den Scheiß zusammenkloppen, am Ende noch zur Schule gehen. Und das soll ein Beruf sein. Es ist schier nichts zu fassen, diese Matschkuh, diese Ersatzpferd-Karneile, diese haltlos blöde Sau. Aber sie hatte ja schon in Portugal das unglaublich einschneidende spirituelle Erlebnis, dass sie im Ausland die Kohlen ausgegangen sind und sie deshalb doch nach Leipzig zurückgekehrt ist und umso ganz wie von ihr verlangt auf die Schule schicken wird. Das monatelange Rumlavieren wegen irgendwelcher Hippie-Schulen hat sich allerdings erledigt. Stellt sich raus, das sind alles Privatschulen und die wollen tatsächlich Schulgeld haben. Und bei Zeiten anmelden hätte man sich da auch müssen. Jape, bezahlen und vorausschauend handeln, das sind zwei der Dinge, die Mama gar nicht kann, tja, dann geht Omse halt auf eine ganz funktionäre Regelschule. Er wird unter Garantie sowieso immer zu spät erscheinen, oder gar nicht kommen, wenn seine Supermutti mal wieder verschlafen hat, oder vergessen, seine Wäsche zu waschen. Natürlich nicht, ohne dass seine Rabenmama die Augen zusammenkneift und uns was von einer Warteliste der edlen Hippie-Schule vorliegt, auf der Omse angeblich steht. Ja Gott, wer domme. Was für eine Warteliste denn? Für Leute, die ihr Kind zum zweiten Mal einschulen wollen? Sowas macht man nur einmal, du dumme Sau. Da gibt es keine Warteliste, weil du die Pflicht hast, dein Kind zur Schule zu schicken, sobald es so alt wird, dass du es nicht mehr nur daheim halten kannst. Kaum ist Omse einmal aufs Doppelt gebracht, geht die Lügerei ganz ansatzlos weiter. Seine Rabenmama will ihm ein Zuhause schaffen. Ach, das fällt ihr aber früh ein. Liegt auch sicher nicht daran, dass sie derzeit ja wohl wie gesagt irgendwelche Opferhippies an der Leine hat, bei denen sie sich eventuell einnisten kann. Mal sehen, sie weiß es ja selber noch nicht so genau. Pro Tipp, wird nichts draus. Sie ist an dieser Stelle im Video auch sehr, sehr vorsichtig, diesen Plan zu konkretisieren. Könnte ja gut sein, dass ihre Opfer sich das haltlose Gelüge auch mal anschauen. Also sicherheitshalber an der Stelle mal lieber schön schleimen. Bei Mame heißt dieser Plan, sich häuslich bei irgendwelchen Versorgern niederzulassen und die auszunehmen wie die Weihnachtsgänse natürlich, dass sie Deutschland von innen verändern möchte. Ja, tut sie ja auch. In Leipzig gibt's weniger für die wirklich bedürftigen Menschen, dafür riecht es da jetzt noch ein wenig schlechter. Nicht die Veränderung, die Mama meint, aber ihr Henke. Gesundheitlich betreibt sie ein tolles Heilfasten. Einfach nichts essen, während man schläft. Unglaublich, da werden die Pfunde sicher nur so purzeln. Vor allem deshalb, weil Mama ja immer bis mittags im Bett bleibt, und wenn sie abends beim Offline Netflix gucken mal Hunger kriegt, ach, darauf gepfiffen und Honigbrötchen ins Gesicht gedrückt, wenn gerade jemand Honig gekauft und Brötchen geholt hat, sie ist ja so undogmatisch und liebenswert, behauptet sie wenigstens. Und dass sie davon nicht einen Deut abrückt, obwohl das himmelschreiende Gegenteil die Wahrheit wäre, das macht diesen Ausbund an selbstgerechter Eitelkeit, diese egoistische Rabenmutter, dieser obendrein potthässliche Elendsgestalt, die uns abwechselnd was von bedingungsloser Selbstliebe zum eigenen grotesk verzerrten Fettleib uns dann wieder Abnehmtipps vorschwallt. Genau das macht diese haltlose Propagandistin in eigener Sache so hassenswert. Und die Tatsache, dass sie ständig die Ansprüche, denen sie selbst genügt, weiter und weiter herunterschraubt, um sich noch selbst erfolgreich vorlügen zu können, etwas anderes zu sein als eine krachend und vollumfänglich am Leben gescheiterte Randexistenz. Ein Minusmensch von stark negativer Nützlichkeit, ein durch uns durch finanziell wie moralisch vollkommen bankrotte Abschaum. Dann kommen noch paar haltlose Ankündigungen, man hört schon nicht mehr richtig zu, danke für euer Geld, eure Antworten, geht in den Wald und kauft meine Scheißkettchen, die ich aus der dritten Welt bestellt und euch mit Aufpreis andrehen will, Gott verdomme.